تحية من القلب، من فلسطين، من أرض الثورة، من أرض النضال. فيفا فيفا بالاستينا. Ich grüße euch von der Gruppe for Palestine, for one state and return in Palestine. Wir in Palästina betrachten uns ein Teil, als Teil des weltweiten Kampfes gegen Kapital, gegen Imperialismus, gegen Apartheid und Unterdrückung. Wir sind auch diejenigen, die darunter leiden, dass diese G20-Staaten genau diesen Konstrukt unterstützen, am Leben erhalten, das dafür sorgt, dass Menschen vertrieben, dass Menschen massakriert und ihrer Würde und ihrem Recht beraubt werden. Wenn es ein Krieg gegen Imperialismus ist, wenn es ein Krieg gegen Kapitalismus und Klassizismus, dann ist Palästina auch an vorderster Front. Wir weigern uns, hier zu hören, dass Refugees are welcome. Aber wenn man die Hintergründe dieser Refugees betrachten will, dann macht man eine Ausnahme bei Palästina. Nein, dieser zionistische Staat ist eine Fluchtursache. Dieser zionistische Staat ist eine Fluchtursache für über 6 Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen. Dieser zionistische Staat, der von den G20-Staaten am Leben erhalten wird, dieser zionistische Konstrukt ist die Ursache dafür, dass über 7 Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen außerhalb in Flüchtlingslagern leben. Und das seit über 70 Jahren. Ich möchte nicht länger reden und ich möchte nicht länger euch damit belasten. Das Einzige, was ich sagen will, ist: Solidarität mit Geflüchteten ist unweigerlich Solidarität mit Palästina. Und wir betonen hier von dieser Stelle, dass der kurdische Kampf und der palästinensische Kampf unzertrennbar sind und zwei Seiten einer Medaille, und dass die beiden Befreiungskämpfe als nationale Kämpfe von Unterdrückten gegen Unterdrücker, von Besatzer gegen, von Besetzten gegen Besatzer, hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!